Man spricht sehr häufig von der notwendigen Konzentration der Arbeit. Das ist nur dann denkbar, wenn vorher schon erfolgt ist die Konzentration des Willens. So wie wir in der Arbeit darauf ausgehen müssen, eine gewisse Gleichartigkeit in der Leistung zu erzielen, so muss im Willen versucht werden, eine gewisse Gleichartigkeit des Denkens und damit der Planung, der Absicht und damit des Entschlusses herbeizuführen. Ohne dem ist selbst das leistungsfähigste Volk als reines Menschenmaterial vollkommen unfähig, große Leistungen zu erfüllen. Man könnte sagen, ja, sehen Sie, vergleichen Sie nun, hier haben Sie demokratische Parteien, dort ist eben die Freiheit, jeder kann tun, was er tun will. Sie haben nun eine Zwangsorganisation, jeder muss tun, was ihm befohlen wird. Sehen Sie nicht, dass diese Demokraten doch eine ganz andere persönliche Würde ausstrahlen, etwas ganz anderes darstellen? Nein, das sehe ich durchaus nicht, im Gegenteil. Ich sehe, dass sie vollkommen verkommen sind, dass sie wertlos sind, auch als Einzelperson. Nicht nur, dass sie als Organisation nichts taugen, weil sie eben keine Organisation darstellen, sondern auch im Einzelnen, sie haben keine Haltung, sie haben kein Format. Man sieht es ihnen von außen an, sie sind verweichlich, sie taugen nicht, sie haben keine Widerstandsfähigkeit für das Leben und so weiter. Wenn ich heute sage, hier ist eine Armee, diese Armee baut sich auf der brutalen Unterdrückung des einzelnen Willens. Was wird aus diesen einzelnen armen Soldaten? Sie müssen alle gehorchen. Der Gemeine muss gehorchen. Der Unteroffizier muss gehorchen. Der Feldwebel muss gehorchen. Der Leutnant muss gehorchen. Was sind das für traurige Menschen? Nein, wenn ich die Menschen heute rausnehme aus ihrer Armee und ich stelle die ihnen gegenüber, die nie gehorcht haben, dann ist der das gemacht hat, ein wirklicher Mann und die anderen sind gar nichts, auch als Einzelpersonen. Die anderen haben nicht erreicht, das ist ein Haufen. Indem ich Millionen Menschen, sagen wir ganz ruhig, zwinge zu arbeiten, zwinge in Spinnereien zu stehen, sind sie aber auch selber alle wieder angezogen. Indem ich sie zwinge, Häuser zu bauen, haben sie auch alle wieder ihre Wohnung. Indem ich sie zwinge, meinetwegen den Boden zu bestellen, haben sie aber auch alle ihre Arbeit. Indem ich sie zwinge, Eisenbahnen zu bauen und zwinge, dort den Dienstplan einzuhalten und zwinge, die Weiche genau in eine Minute zu stellen, können sie auch alle dafür fahren. Insgesamt wird dadurch doch das menschliche Leben fortgesetzt schöner. Es wird ununterbrochen reicher. Es ist für den einzelnen Menschen, und besonders für den Schwächling, das betone ich ausdrücklich, und am meisten für den asozialen Schwächling, ist es immer etwas Hartes, wenn ihm gesagt wird, es kann nur einer befehlen. Einer befehlt und die anderen müssen gehorchen. Er sagt, wieso muss ich gehorchen? Wieso? Weil nur auf dem Weg etwas zu erreichen ist und weil wir Männer genug sind, einzusehen, dass das, was notwendig ist, auch zu geschehen hat. Und weil darum nicht mit dem Einzelnen diskutiert wird. Es ist ganz zwecklos, jedem Einzelnen dann zu sagen, natürlich, wenn du natürlich nicht willst, dann brauchst du natürlich nicht nachfolgen. Nein, so geht das nun einfach nicht. Die Vernunft hat auch ein Recht und damit eine Pflicht. Sie hat das Recht, sich zu diktatorischer Gewalt zu erheben und die Pflicht, die anderen zu zwingen, dem zu gehorchen. Daher ist auch unser Staat keineswegs aufgebaut auf Volksabstimmungen, das möchte ich betonen, sondern es ist unser Bestreben, das Volk zu überzeugen von der Notwendigkeit dessen, was geschieht. Weil wir dadurch im Volke selbst immer wieder neue Kräfte lebendig werden lassen, die auch ihrerseits nicht nur das einsehen, sondern vielleicht weiterdenken und die vielleicht sich eines Tages selbst wieder als Talente bucken. Sollte aber irgendein notwendiger Entschluss nicht begriffen werden, dann ist das nicht an dem, das nun gesagt wird, dann wird es auch nicht ausgeführt. Sondern dann tritt die Autorität der Vernunft in Erscheinung und sagt, es wird nicht verstanden, es wird aber gemacht. Plus. Das muss kein Glauben sein. Nach früherer demokratischer Art wäre diese Frage nun zunächst dem Parlament vorgelegt worden, im Parlament besprochen worden, dann in die Volksversammlung gekommen, in den Volksversammlungen besprochen worden. Mit anderen Worten, über die schwerste Schicksalsfrage der Nation, über die sich also die führendsten Männer nicht vielleicht ganz einig werden konnten, da hätten nun die kleinen Menschen da draußen am Ende entscheiden müssen. Diese kleinen Menschen, die ja gar nicht in der Lage sind, das zu beurteilen. Es wäre das in Volksversammlungen getragen. Die Presse hätte darüber geschrieben. Leitartikel wären geschrieben worden, wie das ja in den anderen Ländern geschieht. Nun stellen Sie sich vor, mit was belastet man so einen kleinen menschlichen Wurm, der Tag für Tag da draußen seiner Arbeit nachgeht, der seiner ganzen Bildung, seiner ganzen Einsicht, seinem Wissen nach gar nicht in der Lage sein kann, die Tragweite dieser Probleme irgendwie zu ermessen. Den belaste ich nun damit, hier eine Entscheidung zu finden. Man wird mir vielleicht sagen, ja, Sie haben ja auch eine Volksabstimmung gemacht. Ich habe erst gehandelt. Erst gehandelt und dann allerdings habe ich der anderen Welt nur zeigen wollen, dass das deutsche Volk hinter mir steht. Darum handelte es sich. Wäre ich der Überzeugung gewesen, dass das deutsche Volk vielleicht hier nicht ganz mitgehen könnte, hätte ich trotzdem gehandelt, aber ich hätte noch keine Abstimmung gemacht. Wenn ich mir nun vorstelle, dass so eine brave, oberbayerische, sagen wir, Kuhmagd, braves Mädchen, anständig, ehrlich, redlich und so weiter, dass die nun bei ihrer Wahl entscheiden muss über den Vierjahresplan. Da kann ich Ihnen schon sagen, Gnade Gott, dem Volk, das einem solchen Wahnsinn erfällt, das hat bloß der Jude eingebracht. Der hat diese Idiotie sich ausgedacht. Nun könnte man noch sagen, aber Sie können doch nicht über das Volk. Ja, wissen Sie, ich glaube, das Volk will ja das an sich gar nicht. Das Volk ist heute in Deutschland glücklicher als irgendwo in der Welt. Es wird nur dann unsicher, wenn es keine Führung hat. Die Aufgabe, diese Führung nun aufzubauen, hat die Partei übernommen. Es ist ihre Aufgabe, aus dem deutschen Volk heraus eine Führungsschicht aufzurichten, die politisch fähig ist, die Nation hart, aber sicher in ihrem Lebensweg zu leiten. Natürlich in der Kampfzeit war an sich diese Auslese sehr leicht zu treffen, denn der Kampf hat ja wie immer die beste Auslese vorgenommen. Und nun ziehen wir aus der Gesamtsumme der nun an sich ersichtlich politisch fähigen Jugend immer wieder einzelne heraus und unterstellen sie auch sehr harten Prüfungen. Und da ist die allererste Prüfung die auf das Mannsdom, auf das persönliche Mannsdom. Denn ich protestiere gegen die Auffassung, dass Regenschirmschwächlinge jemals politische Führer sein können. Die politische Führung ist zu allen Zeiten die Gesamtführung eines Volkes. Das heißt also, sie entscheidet über die Lebens- und Kampfführung an sich. Sie entscheidet vor allem aber auch über den Einsatz eines Volkes im Krieg. Denn sie gibt das Signal zum Krieg.